Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal mittwochs, ja unglaublich. Tja, Montag war wirklich katastrophal, was Sendezeit anbetrifft. Und deswegen ging es wirklich nicht anders. Ja, musste mal ausnahmsweise sein. Ich glaube, das war das erste Mal, dass die Rios Wochensicht nicht pünktlich an dem vorgesehenen Tag erschienen ist. Aber na gut, einmal ist kein Mal, ne? Also lassen wir das mal hoffentlich hinter uns und kümmern uns um die Themen von letzter Woche. Das heißt also jetzt wirklich letzte Woche, nicht Anfang dieser Woche. Das gibt es dann wieder in der nächsten Rios Wochensicht, klar. Aber es gab interessante Sachen, wie immer, klar, sonst würde ich das Ganze auch nicht machen. Ja, und ich habe als Titel diesmal genommen, ja, Internetschlachten, weil es ist, ja, es ist wirklich so, dass die letzte Woche quasi gepflastert war mit Meldungen, jeder gegen jeden und so weiter und so weiter. Ein paar habe ich allerdings, die vielleicht nicht ganz so stark reinhauen, aber trotzdem, beispielsweise, dass pastbin.com lebendiger ist denn je. Ich hätte, ehrlich gesagt, ich habe an pastbin schon überhaupt gar nicht mehr gedacht, ja, und doch ist der Service sehr stark ausgelastet, er wird sehr stark genutzt von den Leuten, und da sieht man mal, was einem doch an einem vorbeigehen kann, obwohl man tagtäglich nichts anderes macht, als im Internet nach neuen Sachen zu suchen. Trotzdem übersieht man da eben manchmal wichtige Dinge. Pastbin.com ist ein Service, bei dem man ja, Daten jeglicher Art, Dokumente jeglicher Art hochladen kann und die dort quasi ja, zugänglich machen kann, verewigen kann, beispielsweise, könnte man das beispielsweise da auch dazu sagen, denn genau das wird gemacht. Wenn irgendwo etwas zensiert wird, dann wird es oftmals auf pastbin.com eingestellt und dort ist es dann abrufbar. Vielleicht, ich weiß nicht, warum der Service so wenig bekannt ist, denn die Funktion, ich habe den dann mal wieder getestet ausgiebig, und die Funktionen sind eigentlich ganz gut. Man kann in Anführungszeichen anonym, ja, dort Daten ablegen, und 10 Millionen aktive Pastes wurden jetzt überschritten, also quasi, ja, wenn man so viele Dokumente wurden da jetzt also veröffentlicht, ja. Die Möglichkeit, etwas anonym zu veröffentlichen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Anonym habe ich in Anführungszeichen deswegen gesetzt, weil eben die IP-Adresse ja trotzdem mit übertragen werden kann, aber man kann ja auch über Anonymisierer gehen, ja, und somit ist man dann wirklich ziemlich anonym. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, oftmals werden dort zensierte Sachen, die in dem einen oder anderen Land eben verfolgt werden, werden dort eben hochgeladen. Ja. Aber auch andere Dokumente, die man eben zum Beispiel in seinen Blogs einblenden will, einbinden will, und trotzdem das an einem separaten Ort nochmal speichern will, zum Beispiel aus Archivgründen oder aus ja, Platzgründen beispielsweise. Der Service selbst hat bereits 2002 den Betrieb aufgenommen, und da muss man schon sagen, wow, dass sich das Service so gehalten hat. Umso ärgerlicher ist es, wie gesagt, ich war fast schockiert, dass ich hier diesen Service komplett aus den Augen verloren habe. Aber wie gesagt, die Newsmeldung hier, dass eben auf TechCrunch war, die, dass eben die 10 Millionen aktive Dokumente überschritten sind, das ist schon eine schöne Sache. Und ja, wer was zu sagen hat, wer was raushauen will, der findet dort auf jeden Fall immer eine neutrale Plattform, die das veröffentlicht. Sehr schön. Ja, der Chrome-Browser und der Web-Store wurden aktualisiert. Jetzt bin ich ohne Überleitung da knallhart rübergegangen. Warum? Weil es gibt noch jede Menge dazu zu sagen. Wir kommen langsam so in den Bereich mit den Internetschlachten. Ja, aber bleiben wir erstmal beim Browser. Der hat jetzt ein neues Aussehen. Ja, wer es bis jetzt zu dem Zeitpunkt, was unwahrscheinlich ist, noch nicht kennt. Die Oberfläche ist jetzt quasi geteilt. Vorher hat man ja alles, die zuletzt besuchten Seiten, die wichtigsten Seiten und die am häufigsten besuchten Seiten und die Apps alle zusammen auf einer Oberfläche gehabt. Jetzt ist es getrennt, was der Übersichtlichkeit doch ganz gut tut. Man hat jetzt seinen App-Ordner. Wenn man da draufklickt, erscheinen eben die installierten Web-Apps und man hat die wichtigsten Seiten und dort draufklickt, erscheinen die bekannten Thumbnails und die recent visited Sites, die sieht man jetzt unten mit dem rechts unten ist so ein kleines Aufklappmenü und wenn man da draufklickt, also so ein kleiner Punkt, dann klappt eben das Menü auf und man kann eben die ich glaube 10 letzten Seiten, die man besucht hat, eben nochmal komfortabel anwählen. Also auch das ist ganz gut gemacht worden. Auch so ein bisschen wieder lehnt sich das an das Design an, was ja Google da momentan überall auf seinen Diensten einführt. Da komme ich auch nochmal gleich dazu. Und der Web Store, der Chrome Store wurde auch nochmal, der Chrome Web Store, so heißt es richtig, ja, der wurde auch nochmal aktualisiert. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie der Android App Store und das finde ich ganz gut, weil das ist alles schön übersichtlich und sieht einfach moderner aus als das vorher. Und es macht auch da riesen Spaß, ja, sich da die Apps zu suchen. Übrigens habe ich gerade eben vor der Sendung noch Bouncy Maus mal installiert. Das ist auch ein, gibt es nicht nur für Android, sondern eben auch für den Chrome Browser. Und ich muss jetzt sagen, gefällt mir. Kann man lassen, ja. Also Bouncy Maus gibt es zum Beispiel jetzt auch in diesem aktualisierten Web Store zum Installieren. Übrigens auch offline. Sehr schön. Ja, Google Plus ist mittlerweile überall und auch Blogger hat jetzt das Google Plus Profil integriert in dem Dienst. Zumindest eben ja, das alte Blogger Profil weicht und stattdessen wird das Google Plus Profil mit eingebunden. Also das ist ein weiterer Schritt und Google lässt hier keinen Zweifel offen, dass Google Plus der grundlegende Google-Dienst ist und alles andere greift auf Google Plus zu. Das hat man auch nicht nur designmäßig wieder gesehen. Ich finde immer, das Design ist auch ein Hinweis darauf, was ich jetzt hier noch nicht verlinkt habe, weil es eigentlich diese Woche passiert ist. Das rede ich nächste Woche auch nochmal ausführlicher drüber. Aber der Google Reader beispielsweise ist ebenfalls umgestellt worden vom Design her und statt diesem Like-Button gibt es nun eben einen Plus-One-Button unten. Ja, also Like ist komplett verschwunden. Sehr zum Leidwesen von manchen. Auch ich finde das nicht ganz so gut, aber es ist nun mal so und das zeigt auch hier, dass Google Plus eben jetzt die Lebensader für Google ist und die setzen hundertprozentig auf diesen Dienst. Und es wird immer und immer mehr integriert. Übrigens, im Blogger soll dieses Google Plus Profil nur der Anfang sein der Google Integration und das hoffe ich auch. Es soll sehr viel stärker mit dem Blogger.com Dienst verquickt werden und ich hoffe doch sehr, dass man zum Beispiel dann auch also die Posts automatisch in Google Plus erscheinen lässt, das was man also bloggt, dass das automatisch erscheint, das ist unabdingbar. Da muss Google Plus auf jeden Fall noch eine Lösung bringen, weil momentan also manuell die Artikel einzustellen, das ist einfach Mist. Sorry, deswegen ist Facebook und Twitter momentan immer noch die Nummer 1 für Blogger, ganz klar. Aber mit dieser Integration könnte sich das dann auch ändern. Auch zum Beispiel die Kommentare, dass eben die Kommentare auf den Blogger-Blogs, blogger.com-Blogs, dass die eben quasi auch die Kommentare sind, die in Google Plus auftreten, so dass man zum Beispiel, wenn man einen Artikel eingestellt hat, dass dann die Kommentare quasi im Blogger-Blog so erscheinen, wie sie eben auch auf Google Plus zu sehen sind. Und wenn jemand im Blogger was schreibt, auf dem Blog einen Kommentar abgibt, erscheint das in Google Plus an der richtigen Stelle. Und wenn einer auf Google Plus eingibt, erscheint das auch eben auf dem Blog in der richtigen Stelle. Also sowas, das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr tolle Sache. Das konkret wurde nicht genannt, nur dass es eben eine weitere Integration von Google Plus geben wird, was immer das auch heißt. Aber über kurz oder lang wird beides, ja, fast, würde ich mal sagen, zusammenwachsen Oder zumindest so eben, dass die Blogger Postings, die Artikel, die da Blogger Autor schreibt, dass die dann auf jeden Fall auch als Google Plus Posting quasi erscheinen. Ja, Facebook, Twitter und andere Social Networks Dienste aus den USA graben den deutschen Diensten das Wasser ab. Also so richtig gewundert hat mich die Meldung ja nicht. Ich meine, nicht, dass die deutschen Dienste schon jemals das Wasser gehabt hätten. Ja, die waren schon immer also winzig, winzig, winzig, winzig im Vergleich zu den internationalen Diensten. Das kommt wahrscheinlich auch daher wegen der Sprache logischerweise. Ja, und dann ganz klar finde ich auch, dass eben die Gegebenheiten in Deutschland immer, immer schlechter werden für Webseitenbetreiber und gerade für solche Social Networks Dienste. Das steht man ja mit einem Bein schon im Gefängnis, wenn man so einen Dienst in Deutschland eröffnet. Ganz im Gegensatz eben zu in anderen Ländern. Also Facebook in Deutschland, was sollen das, wie sollen das gehen? Ja, soll dann hier jeder Post, jeder Beitrag von einem Benutzer erstmal über die Webseite von diesem Datenschutzbeauftragten der NRW laufen, damit der es dann okay gibt. Ja, das darf man veröffentlichen oder wie? Die Vorabzensur. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wundert es mich nicht, dass natürlich die Dienste Facebook, Twitter hier den deutschen Diensten hier ja, voraus sind. Waren sie schon immer und werden sie auch immer sein. Ich weiß nicht, was sich die Autoren des Artikels erhofft haben. Ja, ich habe auf jeden Fall mal hier verlinkt. Das war ein Artikel auf heise.de und da sind auch ein paar schöne Zahlen drin, wie das Ganze aussieht. Xing ist das Einzige, was noch interessant ist im internationalen, wenn man so will, internationalen Wettbewerb. Aber auch das ist im Vergleich zum Beispiel zu LinkedIn dann eben schon, naja, ne, okay. die aktiven Nutzer, da hat Twitter sowieso die Nase ziemlich vorne. Facebook lassen wir mal da ausgeklammert, das ist ja ganz klar. Prozentual gesehen ist Twitter allerdings weit, weit vorne. Über 50% der Twitter-Nutzer sind aktiv, so die letzte Meldung des Dienstes. Und da muss man ganz klar sagen, das ist mit Abstand die größte Prozentzahl bei den aktiven Benutzern von allen Diensten. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil Twitter ist schon ein gewisses Medium, wo, ja, sagen wir mal, schon ideal ist für kurze, knackige Schlagzeilen rauszuhauen. Ja. Und wo es nicht so gut ist, ist zwar für Diskussionen, aber naja. Ich sag mal, nicht jeder will ja diskutieren. Ja, ja, also ich meine, wenn man eine Meldung eben, zum Beispiel eben eine Newsmeldung hat, dann muss man dazu nicht einen Kommentar-Thread haben, der dann auch natürlich beobachtet werden muss. Ja, sondern wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat, ist es eben manchmal besser, sich das in 140 Zeichen reinzuquetschen. Dann ist auch effektiv die Information. Ich habe es ja schon mal gesagt. Und dann eben, dass die Leute das lesen können. Man kann natürlich mit einem Ad-Reply darauf antworten, aber naja, gut, das ist nicht ganz so toll. Aber immerhin, es geht. Man kann also auch auf Twitter eine gewisse begrenzte Art von Feedback bekommen. Interessant war ein Vortrag von dem Andreas Popp, den Andreas Popp aus der Piratenpartei. Und da habe ich mich richtig wieder gefreut drüber, dass er das so ein bisschen provokativ hier geschrieben hat, warum Eigentum nicht geistig sein kann. Der Artikel erschien auf Telepolis und ist, wie gesagt, aus einem Vortrag, den er gehalten hat. Und das gibt auf jeden Fall mal ein paar Denkanstöße. Ich weiß, ich habe den Artikel komplett durchgelesen. Ich werde ihn jetzt nicht hier inhaltsmäßig genau wiedergeben, sondern ich habe eine ganz klare Meinung zu der Sache und das ist das eigentlich, was ich hier mal loswerden will. Ihr könnt ja den Artikel, wie gesagt, der ist verlinkt, den könnt ihr auf jeden Fall auch mal lesen. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr gut, finde ich, der Artikel. Nur ist für mich ist immer noch nicht ganz so klar und deutlich hervorgegangen, dass es eben ein geistiges Eigentum gar nicht geben kann. Ja, schon per Definition ein Eigentum, ja, ist eine Sache. Ja, zwar ist es juristisch gesehen nicht ganz korrekt, ja, dennoch stellt sich die Frage, inwiefern Gedanken, Ideen, flüchtige Dinge, die man nicht materiell erfassen kann, als Eigentum zählen kann. Also erstmal das. Hier angesprochen wurde vor allem, dass es eben die digitalen Versionen von Eigentum, also quasi die Bits und Bytes gibt. Ja. Oftmals wird eben gesagt, das wird auch hier in dem Artikel kurz erwähnt, aber ich möchte es von einer anderen Perspektive nochmal beleuchten. Oftmals wird erwähnt, dass es zum Beispiel ja auch nicht okay sei, ja, wenn man zum Beispiel jetzt einen Porsche, ja, stiehlt. Ja, natürlich, ist klar, wenn ich auf der Straße einen Porsche sehe und ich gehe hin und stehle, denn das ist nicht okay. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Ja. Aber wenn ich ja den Porsche jetzt sehen würde und könnte mir da eine Kopie davon ziehen, ja, einfach, ich könnte mir eine einfach duplizieren. Ich sehe dann, ah ja, tippe hier was ein und wupp, habe ich auch einen Porsche. Dann hat der Mann auch seinen Porsche. Ich habe dem nichts weggenommen, ja, und ich fahre mit ihm. Und was da eben der Unterschied ist, der Hersteller beispielsweise, der hätte einen Porsche weniger verkauft. Hätte er das denn wirklich? Ich könnte mir keinen Porsche leisten, auch wenn man den nicht kopieren könnte. Man kann ihn nicht kopieren, deswegen habe ich auch keinen Porsche. Genau. So. Und das ist eben genau diese Geschichte. Man geht immer davon aus, dass die Leute etwas kaufen würden, wenn sie es nicht kopieren könnten. Und das ist vollkommener Unsinn. Das ist vollkommen falsch. Vollkommen anders. Die meisten Leute würden das eben dann weder kopieren, weil sie es nicht können, noch würden sie es kaufen, weil sie kein Geld haben oder weil sie das nicht wollen, so viel Geld auszugeben für etwas. Ja, es ist nicht so wichtig. Ja, es gibt auch die Prioritäten ganz genau, etwas zu kaufen, etwas nicht zu kaufen. Warum gibt es denn dann aber zum Beispiel Bibliotheken? Mensch, ich kann sogar in eine Bibliothek gehen und kann mir ein Buch leihen. Ich muss das Buch nicht kaufen. Ich kann das Buch leihen, kann es lesen, dann gebe ich es wieder zurück. Boah, jetzt musste ich mir das Buch nicht kaufen. Mensch, jetzt hat doch der Verlag tatsächlich einen Verlust gemacht. Er hat ein Buch weniger verkauft. Nein, hat er nicht, weil ich hätte es mir sowieso nicht gekauft. Ja, ich hätte es dann eben nicht gelesen. Das ist alles. So. Und die wichtigen Bücher, ja, die, wo ich dann sage, oh, das ist wert, das brauche ich in meiner Bibliothek zum Nachschlagen, die hole ich mir. Zwar als E-Book, aber ich hole sie mir. Ich kaufe sie mir. Und zwar richtig, gegen Geld. Ja. Genau, ja, gegen Geld. Unglaublich. Medien gegen Geld, die was wert sind für einen persönlich, dann klappt das auch. Ja. Aber es geht eben nicht an, dass man die Leute eben diese Kulturgüter, und tut mir leid, nichts anderes ist das, ja, diese Kulturgüter versucht, ja, aufzuzwingen im digitalen Zeitalter, und nichts anderes ist das. Beim analogen Zeitalter hat man das eben anders da gehandhabt. Ich habe das schon mal gesagt mit dem Radio, das ist beispielsweise eine Geschichte. Die Leute haben sich die Lieder kostenlos im Radio angehört, ja. Und nur die besten von den Liedern, die einem persönlich, also am besten gefallen hat, da hat man sich dann die CD oder die Schallplatte geholt davon, ja. So ist das abgelaufen, ja. Und den Rest, der war zwar schon okay, ja, aber da hätte man jetzt kein Geld also für gegeben, die hat man auf, wer das noch kennt, Kompaktkassette vom Radio aufgenommen. So, man hat einen Mitschnitt gehabt, man hat sich aufgenommen, man hat das Lied gehabt, ja, auch wenn die Qualitäten ein bisschen schlechter waren. Na und? So, darauf kommt es gar nicht an. Ja. Schon würden die Rumpelkopien von irgendwelchen Kinofilmen im Internet ja auch nicht heruntergeladen werden, ja, wenn es sowas ist. Nur im Zeitalter der digitalen Medien, wo eben das Radio komplett einen Stellenwert verliert und später auch dann früher oder später eben das gedruckte Buch zum Beispiel, den Stellenwert verliert. Wo bleiben denn dann noch die Möglichkeiten für den Nutzer, ja, wenn alles mit DRM verdongelt ist, genau das zu tun, nämlich Kultur zu genießen und ja, auch das Mist-Hip-Hop-Lied, das euch nervt, weil vielleicht einer hier mit einem tiefer gelegten Auto vorbeifährt und die Bassbox aufgedreht hat, dass bei euch die Teetassen hochhupfen am Frühstückstisch, ja. Auch das ist Kultur. Ja, in 20 Jahren. Das gehört eben zu unserer kulturellen Vielfalt mit dazu. Und wenn es das nur noch gegen Kohle gibt, na dann gute Nacht, Kultur, dann ist es bald vorbei, ja, weil dann gibt es zwar jede Menge Schaffenden, die versuchen, damit Geld zu verdienen, aber wenn die Leute die Kultur nicht mehr konsumieren können, dann wird es auch nur noch ein Nischenprodukt sein, für wenige Leute, ja, und die Masse an Leuten, die haben dann eben keine, ich würde sagen, keinen Zugang zur Kultur mehr, aber die haben dann auch keine Kultur mehr. Ja, die haben keine Kultur mehr dann. So sieht's aus. Ich habe das zwar jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber im Endeffekt ist das richtig. Und deswegen muss ich das sagen, kann ein geistiges Eigentum nicht so weit, sage ich mal, gedrängt werden, ja, durchgesetzt werden, wie zum Beispiel ein materielles Eigentum, ja, wo es eben klar ist, dass wenn man einen Gegenstand klaut, mitnimmt, hat der andere diesen Gegenstand nicht mehr. Man hat ihn also sozusagen beraubt seines Gegenstandes. Ja, das ist eben bei einer digitalen Kopie nicht der Fall. Der Einzige, der da eben einen Verlust hat, sind die Verwertergesellschaften bzw. die Verlage, ja, oder die Schaffenden eben. Und die sind meistens aber die, die sowieso das Wenigste von dem ganzen Kuchen bekommen. Das möchte ich auch mal sagen. Ja. Und deswegen kann man das allerdings nicht so vergleichen, ja, weil eben der Besitzer in Anführungszeichen, der hat das, sage ich mal, diese Daten ja noch. Ne? Also Daten, Bits und Bytes, ja, Nullen und Einsen gleichzusetzen mit etwas Materiellem, ja, das aus festen Stoffen besteht, das finde ich, ist absolut nicht möglich. Das kann man so nicht machen. Das ist etwas, was leider in dem Artikel nicht ganz so deutlich hervorgeht. Dennoch ist es auf jeden Fall ein Blick wert, das mal komplett durchzulesen, auch wenn der Artikel recht umfangreich ist. Da wird nämlich sicherlich von beiden Seiten mal ein bisschen was beleuchtet. Ja, und schon, ja, wie ich finde, fast schon zu neutral der Artikel, aber immerhin. Kann man das so durchaus so gehen. Und wenn man was durchaus so durchgehen lassen, würde ich sagen. So. Wenn man aber jetzt mal das Ganze auch auf Patentstreitigkeiten, ja, Copyright-Verstöße, sei es jetzt auch sogar kommerziell, gewerblich, wie bei Patenten, ja, wenn man das da drauf abwälzt und würde das mal überlegen, wo wir wären, wenn das früher auch so hart und kleinlich durchgesetzt worden wäre, wie es heute wird, dann würden wir noch, also dann wären wir noch in dem Vorinformationszeitalter. Ich glaube, da hätten wir noch nicht mal einen Computer, weil keine andere Firma außer der Firma zum Beispiel, die den ENIAC damals gebaut hat, ja, dürfte dann einen Computer bauen. Ja, das ist alles so hirnrissig, Leute. Das ist alles so hirnrissig. Ich verstehe das alles nicht mehr. Und deswegen finde ich mal gut, dass hier sowas veröffentlicht wurde. Ja, genau. So, mein wöchentlicher, mein wöchentlicher Aufreger über dieses Thema ist damit auch abgehakt, ja. Stattdessen gibt es aber jetzt noch dann so ein kleiner Gedanke über die digitale Welt. Auch hier habe ich einen Artikel verlinkt. Den ich jetzt nicht ganz so im Detail auffassen will. Aber es zeigt mal wieder, wohin der Weg geht, beziehungsweise dass man muss aufpassen, dass wir eben jetzt den Anschluss hier nicht verpassen. Südkorea stellt jetzt auf rein digitale Lernmittel um. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man das mal so sieht. Denn wenn zum Beispiel eine Schule den Schülern ein Gerät zur Verfügung stellt, darauf werden die digitalen Lehrbücher gespeichert oder übertragen. Und der Schüler hat dann eben dies in digitaler Form. Ist das einmal nicht nur zeitgemäß, sondern auch fair. die Belastungen für den einzelnen Schüler mögen dadurch sogar senken, die geldlichen Belastungen, ja, weil man weiß, ne, die Eltern müssen da immer noch die Lehrbücher kaufen. Und ich muss schon sagen, es gibt auch aus einer anderen Richtung da noch einen Vorteil, nämlich der Umgang mit den digitalen Medien wird dadurch schon von Grund auf erlernt. Ja? Und das ist ein Riesenvorteil. Ja? Den Umgang mit den Geräten beispielsweise oder eben mit dem Content auch. Ja? Und ich denke, dass das auch für das Verständnis von den Werten jetzt, von den Inhalten interessant ist, gerade weil wir es ja vorhin darüber haben, ja, dass eben digitale Werke nicht denselben Schutz genießen können, meiner Meinung nach, wie eben die materiellen Produkten. Aber es ist dennoch halt so, dass es auch da, sagen wir mal, den Sinn schärft, so dass man auch nicht vergisst, dass auch eine digitale Publikation eben das Schaffen verlangt. Und wenn eben sonst nichts mehr vorhanden ist als digital für diese Schüler, dann lernen die das auch zu schätzen, wie zum Beispiel eben die ein gedrucktes Buch beziehungsweise andere materielle Güter schätzen, auch wenn das, wie gesagt, nicht genau so behandelt werden kann. Ist es ja aber auch nicht schlecht, wenn der Schüler dann oder der Mensch an sich ein besseres Gefühl für das Ganze entwickelt von Anfang an. Und so, solche Sachen werden eben hauptsächlich eben in der Schule geprägt. Ja. Also, das hat noch andere Vorteile, es hat aber auch ein paar Nachteile, was ein anderes Thema betrifft, und zwar können sich diese Schulbücher automatisch updaten lassen und sind dann eben tagesaktuell. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, gerade bei den Unterrichtsformen, die eben mit dem aktuellen Tagesgeschehen oder nicht Tagesgeschehen, aber zumindest mal mit dem aktuellen Jahresgeschehen auseinandersetzen. Die können dann zurückgreifen auf relativ aktuelle Daten, und das ist eine schöne Sache. Oftmals sind die Schulbücher, wenn die Schüler diese bekommen, bereits in einigen Sachen veraltet. Gerade so, wenn man zum Beispiel über neue Medien oder so etwas unterrichten will, dann sind die hoffnungslos veraltet, die Bücher, wenn die bei den Schülern auf dem Tisch liegen. Und das geht nicht. Da muss der Lehrer dann eben entsprechend selbst persönliche Nachforschungen anstellen, etc. etc. Und von einer Konsistenz von dem, was man in der Schule dann lernt, die einzelnen Schüler, kann dann immer die Rede sein. Man weiß auch nicht, ob die Daten dann, die der Lehrer untersucht hat, richtig sind und so weiter und so weiter. Also da ein Schulbuch, das sich quasi selbst updatet, ist schon sehr, sehr gut. Ja. Es kann natürlich auch missbraucht werden. Klar, so sind natürlich Befürchtungen laut geworden, dass eben unliebsame Sachen, ja, die in solchen Büchern stehen, einfach weg gemacht werden können und durch die regierungsfreundliche Version, ja, dann ersetzt werden können. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, ein kritisches Schulbuch, also das habe ich in meiner Schulzeit jedenfalls nicht gesehen. Zumindest nicht, wenn es mit der eigenen Regierung nach 46, ja, gehalten hat. Da war überhaupt nichts kritisch, ja? Im Gegenteil. Aber wenn es um andere Länder ging, da waren dann die Bücher sehr wohl kritisch. Die haben sehr vieles angeprangert. Ja, aber nicht ein eigenes. Also, und das noch bei uns. Ja? Es gibt natürlich Staaten, die da wesentlich restriktiver sind, ja, und Regime, die da genau gucken, was in den Schulbüchern steht. Aber ich muss sagen, ja, so ein richtig kritisches Schulbuch, das gab's nicht, das habe ich noch nie gesehen. Die Lehrer sind da halt schon immer aufgefordert gewesen, dann auch das eigene Land in diesen Lernprozessen kritisch zu integrieren und dann eben daraus was zu machen an einem fairen Lernstoff. Inwiefern hier jetzt dann eben das ins Gewicht fällt, dass diese Schulbücher aktualisiert werden können, das müssen wir mal dann sehen. Ja. Aber dennoch finde ich, die Vorteile überwiegen da. Und ja, die digitale Welt mit dem Lernen in der Schule fängt ja alles an. Ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist und Deutschland sollte da ziemlich schnell mitziehen. Eigentlich ganz Europa müsste ziemlich schnell mitziehen. Ja. Damit Europa hier den Anschluss nicht noch weiter verliert. Ich möchte fast sagen, sie haben den Anschluss schon etwas verloren. Ich meine, Südkorea ist ja jetzt kein Land, von dem man erwartet hätte, dass es auf 100% digitale Lernmittel umstellt. In den USA ist es zwar auch noch nicht passiert, aber da haben die Schüler schon relativ viel, jedenfalls in den meisten, da gibt es große Unterschiede, in den meisten größeren Schulen beziehungsweise Bundesstaaten gibt es da eine große digitale Förderung und bei vielen Schulen ist ein Laptop gar nicht mehr wegzudenken bei den Schülern, eben um zu lernen, wohlgemerkt, nicht um irgendwelche Spielchen zu machen da in der Pause. Ja. Und das ist auch eine Geschichte, die ist bei uns bei weitem noch nicht so verbreitet, während sich bei uns die Lehrer noch sträuben, überhaupt einen Taschenrechner zuzulassen, ja, in der Schule. Da muss man schon sagen, arbeiten viele schon im Grundschulalter auf der Welt jetzt mit Computern. Und ich weiß, die Mathelehrer werden jetzt auf die Barrikaden gehen, wenn sie das hören sollen, wobei ich bezweifle, dass Rios Wohnen sich von Mathematiklehrer überhaupt gehört wird. Aber das Rechnen, ja, das Rechnen ist wichtig, das muss erlernt werden, ja. Aber wichtiger noch ist die Formeln in einer modernen Welt, ja, dass man die Formeln intus hat. Und deswegen ist ein Taschenrechner, ja, das ist ja schon witzig. Ich meine, ein Taschenrechner, den braucht man wirklich nicht mehr, weil, wie gesagt, heutzutage Laptop eigentlich schon als Ausstattung, Grundausstattung dazugehören sollte. Und es sollte auch gefördert werden, beziehungsweise so ein Laptop sollte auch von der Schule zur Verfügung gestellt werden. Auch das, finde ich, wäre eine richtige Sache, damit sich eben die Schüler gleich an die digitalen Medien gewöhnen. Und wenn die Herren glauben, dass sie zum Beispiel die viel zitierte digitale Aufklärung den Eltern überlassen können, ja, oder das Internet eben so weit abschotten können, dass nur noch und jetzt mache ich das bewusst so, das deutsche Gedankengut, ja, herüberkommt und das Internationale eben ausgeblendet wird. Das heißt, weil ja zum Beispiel in Deutschland das und das gar nicht erlaubt ist, was eben in anderen Ländern erlaubt ist. Ja, siehe Facebook, Datenschützer, NRW, sage ich nur. Ja, das ist ja ein Lachblatt. Ja, wie jemand dort versucht, jetzt NRW vom Rest der Welt abzukoppeln, von dem bösen, bösen Internet zu schützen. Ja, das wird schiefgehen. Das ist eine Katastrophe und es wird niemals funktionieren, die Schüler vom Internet, von bestimmten Internetinhalten fernzuhalten. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, egal. Deswegen kann es nur eins geben, die Aufklärung über digitale Medien, so dass die Schüler, die Kinder erst gar nicht das Verlangen haben, eben solchen, sag ich mal, Mist anzugucken, sei es jetzt eben nicht jugendfreie Darstellungen, ja, oder eben zum Beispiel ideologisch schädliche Inhalte, ja, volksverhetzende Sachen zum Beispiel. Das ist ein Unding, das kann man nicht machen. Wie will man denn jemand, der in, was weiß ich, in Korea oder in Japan oder in Australien oder in China oder sonst irgendwo, wenn der was reinschreibt, dann können die Deutschen, sag ich mal, Internetbetreiber wäscht da. Die können ja nicht dann alles Mögliche sperren. Das wollen die zwar gerne, aber das wird nicht funktionieren, weil dann sich die Schüler erst recht über Proxys beispielsweise Zugang verschaffen, weil man weiß ja, ne, das, was verboten ist, das ist immer am beliebtesten. Ja. Und das wäre ja eine Zensur erster Güte, das kann man nicht machen. Deswegen heißt das Zauberwort Aufklärung. Und die Aufklärung beginnt eben in der Schule. Und ich sag's knallhart, wer den Eltern die Aufklärung überlässt, der überlässt die Kinder eben einem Verfahren, das schon in der Vergangenheit nicht geklappt hat, bei vielen. Ja. Es gibt nur, das ist mal auch ganz ehrlich, es gibt nur sehr wenige Leute, die sich die Zeit nehmen, ja, ihre Kinder richtig aufzuklären über solche Sachen. Das sind die allerwenigsten. Ja. Die meisten setzen die Kinder vor den Computer, damit sie Ruhe haben, ja, damit die Kinder beschäftigt sind. Und dann machen die dort, was sie wollen und fertig. Und deswegen beginnt die Aufklärung der Schule so ein Wertesystem, wie eben auch im realen Leben die Schule versucht zu vermitteln, so kann man das auch da machen. Das soll natürlich nicht die Verantwortung von den Eltern wegnehmen, im Gegenteil, die haben weiterhin die Verantwortung, aber es muss eine Hilfestellung geben, sonst sind die Kinder eben verloren im digitalen Zeitalter. So ist es. So, das waren ein paar Gedanken dazu und eins noch oder zwei Sachen habe ich noch. Einmal Happy Birthday Ubuntu, ja, 7 Jahre Spaß. Letzte Woche hat Ubuntu 7 Jahre Jubiläum gefeiert. Linux war ja ein paar Wochen vorher schon 20 Jahre alt geworden und das Ubuntu New Linux wurde eben jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre Spaß, ja, have fun. Das Linux-Motto an sich, das das haben die Entwickler, das dann auch zu Canonical wurde. Mark Shuttleworth hat das damit zusammen am 20. Oktober 2004 mit einigen Mitarbeitern eben ins Leben gerufen und die erste offizielle Ubuntu-Version war 4.10 Warty War Thog. Ja, Warziges Warzenschweine. Naja, gut. Und danach ging es dann eben im April 2005 weiter mit der nächsten Version. Ja, Hori, Hedgehog, Breezy, Badger kam danach, Debra Drake, Edgy F, Feisty Fawn, Gutsy Gibbon, Hardy Heron, Intrepid Ibix, Jaunty Jackalope. Ach, das fand ich am besten, ja. Der in etwa Wackerer Wolperdinger schreibt da heißen, naja. Dann gab es Karmic Koala, das fand ich am süßesten. Lucid Links, das ist ein kleiner Druckfehler hier bei Heise. Dann Maverick Meerkat, Natty Narwhal und das letzte, die neueste Version, die ich auch benutze, das ist Oniric Ocelot, das verträumte Ocelot, ja. Gut, also man kann sich über die Namen natürlich äußerst streiten, über die Qualität von der Ubuntu-Distribution. Die sind über alle Kritik erhaben, denn mit Abstand die am meisten verwendete Distribution, das war nicht immer so, vorher war es SUSE Linux, die bis dahin geglänzt haben. Aber die starke Unterstützung in der Community, die irgendwie aus dem Nichts heraus auf einmal entstanden ist, die hat eben Ubuntu New Linux da dann einen riesen Schub gewährt. Und das waren auch, sage ich mal, die ersten, die sich wirklich Gedanken drüber gemacht haben, wie können wir ein Linux machen, das für den 0815-Anwender, der überhaupt keine Ahnung hat von Kernel kompilieren oder Oberflächen auswählen, wie können wir den zufriedenstellen, wie können wir den dazu bringen, dass er auch eben ein Linux benutzt. Und das haben die super gut hingebracht. Da habe ich auch selbst schon Leute, die wirklich extreme Schwierigkeiten haben, mit Windows zurechtzukommen. Ja, also Leute, die wirklich, ich sag mal, knallhart keine Ahnung von Computern haben. Dann habe ich das Linux-System installiert, habe ein paar kleine Sachen erklärt und das Ding läuft wunderbar. Die kommen damit klar, alles wunderbar. Die Bedienung ist toll, stürzt kaum ab. Ja, gar nicht, gibt's nicht, das weiß man ja, ne? Aber läuft super stabil, Updates werden auch schön gemacht, ohne dass man Angst haben muss, dass gleich danach nichts mehr läuft. Und alles läuft da wunderbar, kommt sehr gut zurecht. Also auch für ganz einfache Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von Computer haben, ist Linux absolut die Empfehlung, wenn es Ubuntu Linux ist, weil es gibt schon noch einige Ubuntu-Distributionen, die für Profis absolut spitze sind, viel besser als das Ubuntu Linux. Allerdings für unbedarfte Leute, da ist dieses Ubuntu einfach der Hammer. Und das sehen wohl auch viele so, und deswegen ist es die beliebteste Distribution überhaupt. Wahnsinn. Und bei den ganzen Schlachtplänen, die hier über uns ergehen, sei es jetzt NRW gegen Rest der Welt, ja, oder soll ich eher sagen NRW-Datenschützer gegen Rest der Welt, ja, Google Plus gegen Twitter, gegen Facebook und die noch gegen die deutschen Dienste und noch geistiges Eigentum, Content-Industrie gegen Benutzer, zack, und Linux gegen Windows und gegen Mac OS. Mac OS das gehört auch zu Linux, nein, ich weiß nicht, nee. Gehört zu einem vergewaltigten, ich sag mal, Mac OS ist ein vergewaltigtes BSD. Ja, sorry. Und was fehlt da noch? So eine richtige Kanone, genau. Blackbeards Kanone ist geborgen worden. Joho, sag ich dir nur. Ja. Tatsächlich, man hat, das ist die Meldung der Woche, sage ich mal. Ja. Das ist die absolute Top-Meldung. Man hat die Kanone von Blackbeard, von dem Schiff von Blackbeard, hat man gefunden. 2,40 Meter Kanone ist das, 2,40 Meter große Kanone. Eingebunden in Muscheln, Sand, Salz und lebendes Sägetier. Und ja, es war dann schon ein erhabenes Gefühl, ja, wenn diese Kanone da geborgen wurde, rechtzeitig übrigens zu Halloween. Ja. Nein, weil das ja eine Rolle spielt. Ja. Aber ist das nicht schön? Ne? Blackbeards Kanone. Vielleicht könnten ja der ein oder andere das auch benutzen hier, um ihre Schlachten vielleicht dann doch fernab vom Internet auszuhalten. Nein, lassen wir die Schlachten lieber im Internet. Da sind sie nicht ganz so schlimm. Und Bits und Bytes, ja, tun auch niemandem weh, außer vielleicht ein Geldbeutel von jemand, aber mir interessiert schon Geldbeutel. Nun, also ihr hört schon im Hintergrund, das war's schon wieder für diese Woche von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt oder auch Kritik, könnt ihr das gerne äußern. Ich freue mich darauf. Ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio oder unter Google Plus findet ihr mich unter Rio Cook. Dann könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com. Oder ihr kommt auf die Seite und dort findet ihr auch den Begleittext und die ganzen Links, wochensicht.thenetcasts.com, immer auf die Mehrzahl achten. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, das ist mir immer am liebsten. Ne? Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Nächste Woche wieder Montag, 15 Uhr, dran denken, und hoffentlich seid ihr auch da. Bis dann, tschüss!